هادي له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وإن زال أنت ليس سفر بك الدوج بما خضعت، بارك الله فيكم mit Erklärung von Riyad Salihin. Wir waren in Kapitel 11 und zwar die Anstrengung für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir waren im Hadith, wir haben zuletzt Hadith 108 bei mir, 106 bei euch auf Deutsch, so die Übersetzung, erklärt. Und heute machen wir weiter, inshallah, mit Hadith 109 bei mir. Das wird 107 bei euch. عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. بارك الله فيكم. من السجود طبعا الحديث الذي قبله هو حديث ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أريد أو أسألك مرافقتك في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، قال له مرة أخرى، مرة ثالثة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة، بكثرة الصلاة. وطبعا من أعز الأمور في الصلاة وأفضلها السجود. فذلك أتى هنا الحديث إن الله سبحانه وتعالى يرفع الإنسان بكل سجدة يسجدها درجة ويحط عنه بها خطيئة. كل ما تسجد لله سجدة يرفعك الله درجة ويحط عنك خطيئة. بارك الله فيكم. وهذا فيه مسألة كثرة العمل وكثرة مجاهدة النفس في الصلاة وفي السجود لله سبحانه وتعالى. أبو عبد الله ودا أبو عبد الرحمن ثوبان دا فراي جلسن اسكلاف دس بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم sagte ich habe den Gesandten Allah sagen hören vermehre deine Niederwerfungen, denn jede Niederwerfung vor Allah wird deinen Rang um einen Grad erhöhen, oder Allah wird für jede Niederwerfung deinen Rang um einen Grad erhöhen und eine deiner Sünden tilgen oder löschen. Das ist in Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Wir haben voriges Mal das letzte Hadith vor zwei Wochen, weil wir vorige Woche keinen Unterricht gemacht haben, wir waren nicht da. Diesmal, Barakallahu fikum, haben wir das letzte Hadith, und zwar, das war von Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, der war der Diener vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der sagte zum Propheten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, verlang etwas von mir. Der sagte, ich verlange, dass ich mit dir im Paradies sein kann. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, was anderes? Der hat gesagt, ich will mit dir im Paradies sein. Dreimal, dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann helfe mir oder strenge dich an, indem du viel indem du dich viel niederwirfst. Und dann kommt das nächste Hadith, und das ist dieses Hadith, dass man sich viel niederwirft für Allah subhanahu wa ta'ala, viel betet für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist natürlich mit Anstrengung verbunden, weil wenn man jetzt anfängt zu beten und sich viel zu niederwerfen, das ist nicht leicht, oder viel niederzuwerfen, das ist nicht leicht, sondern da braucht man sich richtig anzustrengen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und jede Niederwerfung ist ein Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Person um einen Rangstufe, die Rangstufe von der Person erhöht. Und eine Sünde wird getilgt oder wird gelöscht. Das wird immer beten, weil das Gebet das Wichtigste, die wichtigste sozusagen Tat für uns ist, natürlich nach La ilaha illallah. Wa an Abi Safwan Abdullah ibn Busr al-Aslami radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وفي صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة طبعا بارك الله فيكم هذا حديث عظيم لأن كلما طال عمر الإنسان في طاعة الله زاد الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وزاد رفعة في الآخرة وطول العمر ليس للإنسان فيه تصرف لأن العمر حدده الله سبحانه وتعالى ولكن بارك الله فيكم الإنسان الذي يحب أن يطول عمره فليصل رحمه وليتصدق لله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى وأما حسن العمل فهو بالعلم الإنسان يتعلم الدين ويعمل بالدين ويعمل بما أمرنا به الله سبحانه وتعالى وما أمرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلما ازداد عمرا وحسن عمله في عمره كلما زاد قربا من الله سبحانه وتعالى وكلما قبل الله سبحانه وتعالى منه هذا العمل الصالح الذي عمله فلذلك بارك الله فيكم يكون خير الناس يكون أفضل الناس الذي مثلا تصور إنسان يعيش 100 سنة وفي 100 سنة يعني بدأ الصلاة من عمر هذا الإنسان 6 سنوات تصور عنده 94 سنة صلاة وصيام وحاج وعنده صدقة وعنده طبعا طال عمره وحسن عمله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يحسنون العمل بارك الله فيكم حديث هندة أخ بأعيش بـ 190 نتولي فن أبي صفوان عبد الله بن بوسر الأسلمي زاكتي دي قفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكتي دي بيستي أمت دين منشن إز دي ينجي دا أين لانجس ليبن جنيسن دوفت إن ديم إر جوتة ويركة فالبرغتة Das ist bei At-Tirmidhi. At-Tirmidhi sagt, der Hassan und Sahih. Und das ist natürlich Sahih. Sheikh Al-Albani hat das in Al-Silsila Sahiha auch als Sahih erklärt. Eingestuft. Barakallahu fikum in diesem Hadith. Das ist natürlich eine schöne Nachricht für uns. Eine frohe Botschaft. Für die Muslimen. Weil wenn ein Muslim lange lebt und in diesem Leben macht der Muslim gute Taten für Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist natürlich näher zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala von ihm. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala von ihm akzeptiert und er hat lange gelebt, das bedeutet auch, der hat sehr gute Taten begangen. Deshalb ist diese Person eine der besten Personen. Natürlich mit dem Alter, das wird, wie viel wird man leben und wie lange wird man leben, das hat Allah subhanahu wa ta'ala entschieden. Aber wenn man mehr leben möchte oder lang leben möchte, dann sollte man für Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Da sollte man die Beziehung zu Verwandtschaftsbande pflegen. Da sollte man viel Gebet machen. Und wenn man in diesem Leben, was man gehabt hat, Gutes getan hat, gute Taten begangen hat, dann ist diese Person bestimmt eine Person der unter den besten Menschen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diesem Weg befestigen. وعن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد ابن معاذ، الجنة وربي الكعبة، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 80 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهد الله عليه، إلى آخرها. هذا الحديث بارك الله فيكم في أنس ابن النضر رضوان الله عليه، غاب في يوم بدر فأراد أن يكون في أحد مع المسلمين، فلما انكسر جيش المسلمين فوقف هو بمسالة ودافع عن المسلمين وعن هذا الدين، فلقيه سعد بن معاذ فقال له إني أجد ريح الجنة، ونظر إلى المسلمين فقال اللهم أعتذر إليك من فعلهم، يعني أنهم تراجعوا، ونظر إلى الكفار قال أبرأ إليك منهم من الذي يفعله من الكفر ويقتل المسلمين، وقاتل حتى قتل. فقالوا ففيه بارك الله فيكم جهاد النفس، أن الإنسان يجاهد نفسه، وأن الإنسان يعني يكسر نفسه لله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. أنس berichtet in der Schlacht von Badr war mein Onkel Anas ibn al-Nadr abwesend. Später sagte er zum Propheten, O Gesandter Allahs, ich war beim ersten Kampf, den du gegen die Götzendiener geführt hast, nicht dabei. Wenn mir Allah einen anderen Kampf gegen die Götzendiener ermöglichen sollte, werde ich Allah zeigen, was ich zu tun, oder wird Allah den Leuten das zeigen, was ich zu tun imstande bin. Am Tage der Schlacht von Uhud gerieten die Muslime in schwere Bedrängnis. Da rief mein Onkel, O Allah, ich entschuldige mich für das Verhalten jener meiner Leute und ich trage keine Mitschuld an dem, was jene Götzendiener getan haben. Besser gesagt, und ich sage mich los von diesen Götzendienern und was sie tun. Dann stürmte er vor und sagte zu dem entgegenkommenden Sa'd ibn Mu'adh, O Sa'd ibn Mu'adh, beim Herrn der Kaaba, ich rieche den Duft des Paradieses jenseits von Uhud. Sa'd ibn Mu'adh erzählte, O Gesandter Allahs, es ist unbeschreiblich, was er tat. Anas ibn Malik sagte, wir fanden in seinem Körper mehr als 80 Verletzungen, zugefügt von Schwertern, Speeren und Pfeilen. Zudem hatten die Götzendiener seinen toten Körper so sehr verstümmelt, dass keiner von uns ihn identifizieren konnte. Erst seine Schwester konnte ihn an seinen Fingern erkennen. Anas sagte, wir waren der Ansicht, dass mein Onkel und ähnliche Shuhada mit der Offenbarung des folgenden Koran Ayah gemeint sind. Unter den Gläubigen sind Männer, die sich wahrhaft an das hielten, was sie Allah gelobt hatten. Und unter ihnen sind solche, deren Bestimmung erfüllt hat. Und unter ihnen sind solche, die noch darauf warten. Und sie haben sich nicht im geringsten geändert. Surah 33, die Ayah 23. Und das Hadith ist bei Al-Bukhari Muslim. Natürlich für uns ist wichtig aus diesem Hadith, diese Anstrengung, Barakallahu fikum. Die Muslime in Uhud, die haben verloren. Sie haben verloren. Und die Muslime haben sich zurückgezogen. Als Anas ibn Nadr das sah, der könnte das nicht sozusagen, barakallahu fikum, der konnte das nicht glauben, was er sieht. Deshalb hat er sich angestrengt. Und er stand und er rief die Leute: Was tut ihr da? Und als er das, der hat den Duft vom Paradies gerochen, radhiyallahu anhu. Und der sagte: O Allah, ich entschuldige mich für die Tat von diesen, von den Muslimen. Und ich sage mich los von Taten oder von Handlungen von Nicht-Muslimen. Und sie haben ihn so verletzt und so getötet, indem man nur ihn anerkennen konnte anhand sein Finger. Subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة والذين لا يجدون إلا جهدهم نحامل بضم النون أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها يحمل على ظهره بالأجرة يتصدق بها لله سبحانه وتعالى. طبعا الآية آية الصدقة يقصد بها الحث على الصدقة الحث على الصدقة. قال تعالى وتحبون المال حبا جما أي الناس يحبون المال. فلما نزلت هذه الآية أصبح الصحابة رضوان الله عليهم يبادرون ويسارعون في التصدق من صار يتصدقوا حتى يعني يجاهدوا أنفسهم على حب المال أنهم لا يحبون المال أنهم يتصدقوا لله سبحانه وتعالى. فأصبحوا يتحاملون أن يحمل ويأخذ الأجر ثم يتصدق به هذا الأجر. فقال بعض الناس هذا قال بعض المنافقون طبعا هذا من الرياء يعني هؤلاء يراؤون الناس بذلك. وأتى رجل بصاع وتصدق يقول الله غني عن هذا الصاع، شو الله يحتاج مثل هذا الكلام؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين، يلمزون أي يعيبون، المتطوعين هم المتصدقين، والذين لا يجدون إلا جهدهم يعني ما عندهم إلا هذا الجهد الذي يفعلوه. فالله سبحانه وتعالى دافع عن المؤمنين في هذه الآية. وطبعا الكلام هو على مجاهدة النفس. تصوروا إنسان يا أخوة أنه حتى يتصدق ما عنده مال يذهب يعمل ولما يأخذ الأجر يتصدق به لله سبحانه وتعالى، أصلا يعني في نيته العمل من أجل الصدق، يحمل للناس حتى يتصدق. فالإنسان بارك الله فيكم إذا تصدق بشق تمرة الله سبحانه وتعالى يضاعفها له أضعافا كثيرة. مثل الإنسان لما يكون عنده مهر صغير ويربيه حتى يصبح حصانا كبيرا. بارك الله فيكم. أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري أتصيلتي als der Koran Aya bezüglich des Sadaqa offenbart wurde. Sadaqa, das bedeutet Spende, Almosen. Pflegten wir Lasten auf unseren Rücken zu tragen, um etwas zu verdienen, das wir als Sadaqa geben konnten. Einer von uns stellte eine beträchtliche Summe als Sadaqa zur Verfügung. Und sie, das wird die Heuchler, bemerkten, er habe dies nur getan, um den Leuten etwas vorzuheucheln. Ein anderer gab eine Handvoll Datteln nicht Handvoll Datteln, sondern Sa, die sind vier Handvoll Datteln. Und sie sagten, Allah hat gewiss seine Handvoll oder sein vier Handvoll Datteln nicht nötig. Daraufhin wurde offenbart, diejenigen, die über jene Gläubigen lästern, die bereitwillig Sadaqa geben, und über jene, die nicht außer ihre Arbeit als Beitrag Anstrengung finden können und sie deswegen verspotten. Allah wird ihre spotten und ihnen wird schmerzliche Strafe zuteil. Surah 9, die Ayah 79 und das Hadith bei Bukhari Muslim. Was ist mit diesem Hadith? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wir reden über die Anstrengung. Wir reden über die Anstrengung. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Schaut mal, wie die Sahaba radhiyallahu anhum waren. Sie haben gearbeitet und sie haben Lasten auf ihren Rücken getragen, damit sie etwas verdienen, damit sie Spenden geben, damit sie Almosen geben. Radhiyallahu anhum. Und das haben sie gemacht, als sie immer, als sie etwas von, als sie ein Ayah vom Koran bekommen haben, als sie ein Ayah vom Koran offenbart bekommen haben, haben sie natürlich sich danach gefragt. Und sie haben versucht, das Beste daraus zu machen. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran gesagt, dass die Menschen das Geld so groß lieben, also die Liebe zu Geld ist so groß. Damit die Sahaba das nicht so tun, dass sie das Geld und Vermögen lieben, haben sie Lasten auf ihren Rücken getragen, damit sie spenden und damit sie zeigen und bestätigen, dass sie nicht das Geld lieben, sondern dass sie Allah mehr lieben und dass sie die Religion mehr lieben. Und deshalb haben sie Lasten getragen, damit sie spenden. Aber die Heuchler, die haben das nicht akzeptiert. Sie haben gesagt, ach, die machen das als Angeberei. Allah braucht das nicht, was sie geben. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen verteidigt im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Gläubigen verteidigt im Koran, indem Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah herabgesandt hat von Surah 9, Barakallahu fikum, die Ayah 79. Und er hat über diese Heuchler gesprochen, die Gläubigen verspotten, indem sie sagen, ach, diese Leute machen das aus Angeberei oder wegen Augendienerei. Aber nein, derjenige, der eine reine Absicht vor Allah subhanahu wa ta'ala hat, der sich anstrengt und der strengt sich an vor Allah subhanahu wa ta'ala, diese Person wird den Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. وعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، رواه مسلم. وقال الإمام أحمد: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. يعني هذا حديث عظيم، وهذا بارك الله فيكم حديث قدسي يعني، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله سبحانه وتعالى. في أولا تحريم الظلم، فيه تحريم الظلم، وفيه الحث على سؤال الله سبحانه وتعالى، وفيه بارك الله فيكم دعاء الله سبحانه وتعالى، وفيه العمل الصالح، ثاني عمل صالحا، وفيه كذلك بارك الله فيكم المسألة الأخيرة، هي أهم شيء بالنسبة لنا في هذا الباب. نحن نتكلم عن باب المجاهدة، مجاهدة النفس، فالمسألة الأخيرة هي أهم الأمور، وهي بارك الله فيكم مسألة إن هي إلا أعمالكم، يعني هذه هي أعمالكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هي الأعمال أحصيها ثم أوفيكم إياها، إن هي إلا أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبارك الله فيكم في هذا الحديث أمور عظيمة. طبعا ليس بحثنا الآن الظلم، ولكن فيه أولا تحريم الظلم، الله حرم الظلم على نفسه، الله ما يظلم أبدا سبحانه وتعالى، لا يظلم أبدا سبحانه، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالله كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حرم بين الناس، فلا يجوز لأحد أن يظلم أحدا. والله سبحانه وتعالى يذكر في هذا الحديث الإنسان أن الإنسان كان ضالا فهداه الله سبحانه وتعالى، فأرشده سبحانه وتعالى ووفقه للخير. أن الإنسان جائع ما عنده شيء فالله أطعمه، والإنسان عاري والله كساه، والإنسان يخطئ بالليل والنهار ويذنب والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج الإنسان. والدليل على ذلك لو أن كل الإنس وكل الجن قاموا وكل واحد سأل الله، كل واحد منهم سأل الله سبحانه وتعالى شيئا، فالله سبحانه وتعالى يعطي لكل واحد مسألته، كل واحد يأخذ الذي سأله. سبحان الله، تصور الآن هؤلاء المليارات من الناس يقفون وكل واحد يسأل، جن وإنس كلهم، أولكم وآخركم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أولا كانوا من يعني وقفوا جميعا وكل واحد طلب، فما ينقص ذلك الملك لله سبحانه. والمسألة الأخرى المهمة، لو كانوا كلهم من أهل التقوى، هذا يقول الله سبحانه وتعالى ما زاد في ملك الله شيء، ولو كانوا كلهم من أهل الفجور ما نقص ذلك ملك الله شيء، ولو كلهم طلبوا أعطاهم الله، وما ينقص إلا كما لما تضع الإبرة في البحر وتخرج الإبرة، كم تخرج ماء؟ ولا شيء. فكذلك الأمر عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وهذا هو مجاهدة النفس. الحديث رواه مسلم وغيره. فالإنسان يجب عليه أن يجاهد نفسه في ترك الظلم، في ترك الظلم، وظلم المسلم يكون باليد وباللسان وبالظن، يعني بالقلب. والظلم طبعا يختلف، قد يكون في أخذ الحقوق، قد يكون في الطعن في الإنسان، في الغيبة والنميمة، في المعاصي، في أكل الحقوق، هذا كله يدخل في باب الظلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الظلم. ثم بارك الله فيكم، الإنسان يسأل الله الهداية، يسأل الله الهداية، ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ويسأل الله سبحانه وتعالى الطعام والشراب، ويسأل الله سبحانه وتعالى التوبة، ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. Das letzte Hadith für heute. Und heute sind wir sehr gut in der Zeit. Subhanallah. Abu Dharr Jundub ibn Junada berichtet. Normalerweise, das Hadith ist von Sa'id ibn Abdul Aziz, von Rabi'a ibn Yazid, von Abi Idris al-Khawlani, von Abi Dharr Jundub ibn Junada. Abu Dharr hieß Jundub ibn Junada. Das vom Propheten Muhammad sallallahu, dass der Prophet Muhammad sallallahu etwas erzählt hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Das wird, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und wenn wir, wenn der Prophet Muhammad sallallahu sagt, Allah sagt, das ist Hadith Qudsi. Das ist Hadith Qudsi, barakallahu fikum. Das bedeutet, Allah hat das gesprochen, Allah hat das gesagt, und der Prophet sallallahu alaihi verkündet das, aber das gehört nicht zum Koran. Das gehört nicht zum Koran. Und das ist der Unterschied zwischen Hadith Qudsi und zwischen Koran. Beide hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt. Aber ein gehört zum Koran, das andere nicht, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt hat, das wäre Koran. Und dieses Hadith, was hier erwähnt worden ist, natürlich, das ist ein, barakallahu fikum, eine gewaltige Sache. Und zwar, Jundub ibn Junada berichtet davon, dass der Gesandte Allahs erzählte, dass Allah, der Gesegnete und Erhabene, sagte, Allah, Segenreiche, subhanahu wa ta'ala, der Segenreiche und Erhabene, sagt, O meine Diener, mir selbst habe ich Unrecht verwehrt, Wund. Und auch euch habe ich es verboten. So tut untereinander kein Unrecht. O meine Diener, ihr seid alle um He, außerdem, den ich recht leite. So erstrebt meine Rechtleitung, dann leite ich euch. O meine Diener, ihr alle habt Hunger, außer demjenigen, den ich speise. So erbittet Speise von mir, dann speise ich euch. O meine Diener, ihr seid alle entblößt, außer dem, den ich kleide. So bittet mich um Kleidung, dann kleide ich euch. O meine Diener, ihr überschreitet meine Gebote bei Nacht und am Tag, und ich vergebe alle Misstaten. So bittet mich um Vergebung, dann vergebe ich euch. O meine Diener, mir kann keiner von euch Schaden zufügen, und so schadet ihr mir nie. Und keiner von euch kann mir Nutzen bringen, und so nutzt ihr mir nie. O meine Diener, wenn die Ersten und die Letzten unter euch bis zum letzten Tag, seien es Menschen oder Dschinn, eines werden würden, wie einer, der die frömmste und aufrichtigste Seele unter euch hätte, so fügt dies meiner Herrschaft nicht hinzu. O meine Diener, wenn die Ersten und die Letzten unter euch seien, es Menschen oder Dschinn, sündigeren Herzens wären als irgendeiner unter euch, so vermindert dies meine Herrschaft um nichts. O meine Diener, wenn die Ersten und die Letzten unter euch, seien es Menschen oder Dschinn, auf einer einzigen Anhöhe stünden und mich beten und ich jedem Einzelnen gäbe, worum er mich bittet, so vermindert das nicht das, was bei mir ist, und mehr als das, was eine Nadel vermindert, wenn sie mit ihrer Spitze die Oberfläche des Meeres berührt. O meine Diener, es zählen allein eure Taten, die ich euch anrechne. Danach gebe ich euch für sie volle Belohnung. Wer dann Gutes erlangt, der soll Allah preisen. Und wer anderes erhält, soll nur sich selbst tadeln. Nach der Version von Muslim sagte Sa'ad ibn Abdul Aziz, dass Abu Idris al-Khawlani, wenn er diesen Hadith hörte, auf die Knie zu fallen pflegte. Und Ahmad ibn Hanbal, radhiallahu alayhi, sagte, bei den Menschen aus Scham kennt man keinen erhabeneren Hadith als diesen. Das ist so gute Überlieferung, was die Leute aus Scham, das über die Syrer oder sowas Überlieferer erzählt haben. Natürlich, das Hadith ist sehr groß und das ist Barakallahu fikum. Dieses Hadith ist auch unter anderem über ein Thema hier speziell, und zwar, dass es über Al-Zulm, dass es über Unrecht. Al-Zulm sind die drei eigentlich. Schirk ist Zulm. Schirk, dass man Götzendienerei macht, das ist Zulm. Zulm, dass man sich selbst Unrecht tut, indem man Sünden begeht. Und Zulm, dass man die Rechte von den anderen wegnimmt. Und das ist die dritte Art von Unrecht. Und alles ist verwehrt in der Religion. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auf Zulm sich selbst verwehrt. Das heißt, Allah tut niemals Unrecht. Und Allah ist gerecht, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht, subhanahu, und er macht niemals, subhanahu wa ta'ala, Zulm. Er macht niemals Zulm, subhanahu wa ta'ala. Er macht niemals Unrecht, sondern das Unrecht ist in seinem Getan und nicht in seiner Tat, subhanahu wa ta'ala. Und Allah hat das Unrecht verboten. Und dann erzählt Allah, subhanahu wa ta'ala, das bedeutet erstmal für unseren Kapitel hier oder für die Anstrengung, Barakallahu fikum, für die Anstrengung, wenn wir von Anstrengung sprechen, das ist das Erste, dass man sich anstrengt, dass man gegen sich selbst bemüht, um kein Unrecht zu tun, keine Sünden zu begehen, den anderen kein Unrecht zufügen und kein Schirk begehen im Leben. Das ist das Erste, die erste Anstrengung. Dann Barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns hier, dass die Leute irre sind oder irrgeleitet sind, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht recht leitet. Deshalb sollte man Allah subhanahu wa ta'ala immer um Rechtleitung, um Befestigung fragen, weil ohne Allah subhanahu wa ta'ala wir niemals diese Befestigung auf dem richtigen Weg haben würden. Alle Leute haben Hunger, wenn Allah ihnen nichts zum Essen, nichts zum Speisen gibt. Deshalb sollte man auch das von Allah subhanahu wa ta'ala verlangen. Da sollte man, aber wenn ich jetzt essen will, dann gehe ich und kaufe ich etwas, ja. Aber wenn Allah dir diese Möglichkeit nicht gibt, wenn Allah dem Verkäufer kein Waren, was zum Essen anzubieten sind, nicht gegeben hat, dann wie kannst du kaufen? Wenn Allah dir keine Kraft gibt, dass du zu ihm gehst, wie kannst du das machen? Deshalb sollte man diese Gaben, Barakallahu fikum, im Sinne behalten, damit man Allah subhanahu wa ta'ala dankt. Alle sind eigentlich nackt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihnen nicht so bekleiden gibt. Und die Leute, die sündigen, in der Nacht und am Tag. Und wenn Allah ihnen nicht verzeiht, dann wird eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht, wenn die Leute ihn subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitten und wenn sie richtige Reue zeigen. Aber pass auf, derjenige, der Sünden begeht und dann sagt, oh Allah, verzeih mir, und dann begeht er nochmal Sünden und nochmal Sünden und Sünden und Sünden. Diese Person, der spielt. Der spielt mit Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und es geht nicht wie manche Leute, der sagt, oh Allah, verzeih mir, und der macht gleich in der Sünde, sagt, oh Allah, verzeih mir. Das ist, das spielt man. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, keiner kann ihm Schaden zufügen oder Nutzen zufügen, subhanahu wa ta'ala. Und wenn die Ersten und die Letzten, wenn die Menschen und die Djinn, wenn alle zusammenkommen, kämen, und sie sind alle fromm, das wird, reicht Allah subhanahu wa ta'ala nicht erweitern. Und das wird auch, wenn sie am schlimmsten wären, dann wird das Reich Allah subhanahu wa ta'ala nicht vermindern. Das heißt, barakallahu fikum, Allah braucht keine Menschen, subhanahu wa ta'ala, er braucht keine Djinn, er braucht uns überhaupt nicht, subhanahu wa ta'ala, weil er der Reiche ist, subhanahu wa ta'ala, der segenreich ist und weil er alles hat, subhanahu wa ta'ala. Und wenn alle Leute zusammenkämen und Djinn und jeder verlangt etwas von Allah, subhanahu wa ta'ala, bittet Allah um etwas und jeder von ihnen bekommt das, was er will, das vermindert den Reich Allah subhanahu wa ta'ala um nichts. Außer wenn du eine Nadel hast und du tust das in Meer, du tauchst das in Meer ein und dann auf. Wie viel Wasser hat diese Nadel sozusagen mitgenommen? Gar nicht. Und das ist die Sache, wenn Allah subhanahu wa ta'ala allen Menschen, allen Djinn das gibt, was sie wollen. Egal, was sie wollen. Das vermindert Reichtum von Allah subhanahu wa ta'ala um nichts. Und am Ende, barakallahu fikum, kommt. Und das ist natürlich der Sinn jetzt des Hadith hier, in diesem. Das sind eure Taten. Und Allah rechnet mit uns für unsere Taten. Wenn man Gutes bekommt am letzten Tag, dann sollte man Allah lobpreisen. Wenn man was anderes, Strafe, dann sollte man sich selber tadeln. Das wird du selber, ich selber, jeder von uns hat sich dafür entschieden, was man in diesem Leben getan hat. Und jeder von uns muss für sich selber denken, barakallahu fikum, wie ist das mit uns in diesem Leben und was tun wir? Deshalb, Unrecht ist verboten und Unrecht wird vergolten im Leben und am letzten Tag. Und nicht, dass man denkt, ja, wir sehen natürlich in unserer Zeit, في وقتنا barakallahu fikum هذا, نحن نرى الظالم وكثير من الناس يحسدوه على ظلمه. يقول لك شوف فلان يفعل ويفعل ويفعل ويظلم وكذا وشوف شلون حياته جيدة. لو الواحد يظلم هذا مسكين الإنسان الذي يفكر هكذا. مسكين. ما فهم معنى الإسلام ولا فهم معنى تحريم الظلم ولا فهم معنى مجاهدة النفس ولا فهم أن الأمر لله سبحانه وتعالى وأن هذا الإنسان فرعون وهامان وقارون كانوا من أغنى الناس ومن أشد الناس ولكنهم يوم القيامة في نار جهنم وبعض الناس كان من أفقر الناس فهو في عليين يوم القيامة فمن الفائز إذن فإياك بارك الله فيك أن تتصور أن الظلم هو الحل وأن المعصية هي الحل أبدا إنما الصبر والخير يبقى والظلم والشر صاحبه يهلك في الدنيا ويوم القيامة والعياذ بالله له خسارة عظيمة بين يديك سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. In unserer Zeit ist die Sache anders geworden. Manche Leute sehen andere, die Unrecht tun, und die denken, wenn man Unrecht tut oder wenn man schlecht macht, dann wird man besser leben. Das stimmt nicht, aber viele Leute denken, wenn du Sünden begehst und wenn du schlecht wirst und wenn du alles tust, was du willst, dann lebst du gut. Sagt, ja, schau mal, es gibt eine Person, die macht schlecht und die macht das und die macht das. Schau mal, wie er lebt. Und ich bete und ich versuche, nicht Schlechtes zu tun und schau mal, wie ich lebe. Diese Person, die so denkt, hat den Islam nicht richtig verstanden. sage ich, nicht richtig verstanden. Und er hat auch das nicht richtig verstanden, dass Allah subhanahu wa ta'ala demjenigen, der Unrecht tut, gibt. Damit diese Person denkt, ich bin gut, und er macht weiter, und dann bekommt er die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Pharao, Haman, Karun, was waren diese Leute? Karun war so reich, Haman und Pharao, die waren so machtvoll. Aber am Ende, was ist mit ihnen? Die haben gelebt, ja? Aber was ist am Ende? Wie war ihr Ende erstmal? Und zweitens, was ist am letzten Tag? Die werden ewig in die Hölle kommen. Und es gab arme Leute, schwach. Die haben zu Unrecht alles verloren. Im Leben von Leben, sozusagen. Von diesem Schmuck der Dunya. Geld und Gold und so weiter. Aber am Ende des Lebens, bevor sie starben oder als sie starben, starben sie als Gläubige, als geehrte Leute. Und am letzten Tag werden sie ins Paradies kommen. Das ist der Sinn. Deshalb, man sollte sich anstrengen. Man sollte sich anstrengen, um das Gute zu tun, das Schlechte zu verlassen. Um darum, dass man kein Unrecht tut. Du darfst kein Unrecht tun. Und du sollst versuchen, immer das Gute zu tun. Das ist der Sinn, wenn man den Islam verstanden hat. Aber leider haben wir heute zu unseren Zeiten, la hawla wa la quwwata illa, wir haben komische Leute. Da sieht man selber. Und Allah denkt nicht, dass diese Leute, die Unrecht tun, dass sie im Herzen sozusagen Zufriedenheit haben. Auf keinen Fall. Oder dass sie Glück oder selig, dass sie selig heil sind. Auf keinen Fall. Die haben diesen Glück nicht. Und die haben kein Heil im Herzen und in der Seele. Sondern sie hassen sich selber. Und sie wissen, dass sie Unrecht tun. Aber das gefällt ihnen. Das ist das Gleiche wie die Sünde. Wenn man immer sündigt und sündigt und sündigt, da denkt man, ja, da kann ich alles tun, was ich will. Aber am letzten Tag, wie wird das am letzten Tag sein? Aber dieser Gedanke, der letzte Tag, wir werden sterben, wir werden im Grab gefragt, dieser Gedanke fehlt bei den Menschen und dann macht der Mensch Unrecht. Und weil der Mensch arrogant ist, Egoist ist. Was macht dieser Mensch? Der gibt nicht zu, dass der Mensch schlecht gemacht hat und gesündigt hat. Und er macht weiter. Und durch Arroganz und Überheblichkeit vertieft er sich in Schlechten, in Unrecht. Und das wird sehr schwer sein dann, das wieder gut zu machen. Deshalb sollte man aufpassen, Barakallahu. Man sollte sich anstrengen in diesem Leben, um das Gute zu schaffen im Leben, um das Gute zu praktizieren im Leben und nicht umgekehrt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch erinnern und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Somit, barakallahu fikum, kommen wir zu Ende dieses Kapitels und das nächste Mal werden wir inshallah mit neuen Kapiteln, mit Kapitel 12 anfangen, Ermutigung zu verstärkter Wohltätigkeit gegen Ende des Lebens. Das bedeutet, man sollte versuchen, immer besser zu werden und sich zu bessern, verbessern in diesem Leben. Al-Marra al-Qadima, hakadha barakallahu fikum, intahina mina al-Bab al-Hadi-Ashar, wa sanabda al-Marra al-Qadima bi-Bab al-Hath ala al-Izdiyad min al-Khair. في أواخر العمر. تبي يا أخوة أعمار يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي قل أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك. Unser Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, das Alter von meiner Nation oder von den Leuten meiner Nation, das ist zwischen 60 und 70. Wenige sind die Ausnahmen. Deshalb sollte man aufpassen. 60, 70 Jahre wird man leben. Und Allahu alam, jetzt in 10, 20 Jahren, wer von uns noch hier am Leben bleibt? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, natürlich. Wenn du merkst, je 10 Jahre ändert sich alles. Auf der ganzen Welt ist es so geworden. Deshalb sollte man, barakallahu fikum, versuchen, sich anzustrengen, um das Gute zu machen. الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك